Ja, hallo und herzlich willkommen zum E-Government Podcast. Ausgabe 90 sind wir jetzt schon. Also wir nähern uns ganz gewaltig der 100. Heute habe ich wieder mal den Hannes Kühn bei mir im Podcast und ihr werdet wahrscheinlich schon ahnen, warum. Es gab einen neuen Monitor Digitale Verwaltung, diesmal in der Nummer 6. Hallo Hannes, ich grüße dich. Hallo Thorsten. Vielleicht auch für die, die schon lange nicht mehr zugehört haben, eine ganz, ganz kurze Vorstellung von dir. Ja, gern. Ich bin Hannes Kühn, arbeite für den Nationalen Normenkontrollrat im Sekretariat. Das ist eine Einrichtung beim Bundeskanzleramt, die sich eigentlich mit Gesetzesfolgenabschätzung beschäftigt und Bürokratie. Und zum Bürokratieabbau gehört auch Digitalisierung. Und seitdem beobachten wir da die Aktivitäten, insbesondere die um das Onlinezugangsgesetz, und haben versucht, ein bisschen am Ball zu bleiben und einen Überblick zu geben für alle, die es interessiert, mit dieser Reihe, wo jetzt der 6. Teil gerade erschienen ist. Ja, und der 6. Teil ist der letzte aktuell oder kommt nochmal was? Nein, aktuell ist es der letzte, ist ja auch so ein bisschen empfehlender als sonst geschrieben, auch mit Blick auf die nächste Regierung nach der Wahl. Zugleich endet das Mandat des Normenkontrollrats, das ist alle 5 Jahre so, dann wird er neu besetzt, also sozusagen geht für uns auch so eine Art, feste Zeitspanne zu Ende, und ob ein neuer Rat den dann weiterführt, werden wir mal sehen. Das muss der dann entscheiden. Und für den jetzigen ist das die letzte Ausgabe, ja. Okay. Also ich kann nur hoffen, dass ein neuer Normenkontrollrat, den es mit aller Sicherheit wieder geben wird, es gibt ja dieses Normenkontrollratsgesetz. Ja, genau. Haben wir gerade nochmal drüber gesprochen im Vorfeld. Ich hoffe, dass er das weiterführt, weil ich finde das ein sehr, sehr schönes Instrument, um so ein bisschen zu zeigen, wie steht es denn jetzt tatsächlich mit den ganzen Vorhaben, die wir vorhaben. Also ich sage jetzt einfach wir, weil es nicht nur an der Bundesregierung hängt, wie es mit der Digitalisierung vorangeht, sondern eigentlich an allen, die hier in Deutschland mit der Digitalisierung, gerade der Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung zu tun haben. Jo, habt ihr in diesem Mal, als letzte Mal habt ihr ja gesagt, Deutschland ist, handelt und denkt zu kompliziert oder so ähnlich war es. Habt ihr wieder so eine These rausgebracht? Nein, diesmal nicht. Also die Diagnose ist wahrscheinlich immer noch so, und wenn man die so festmacht an dem Wimmelbild, ist das auch immer noch das, was gerne zuerst gesehen und genommen wird aus dem Monitor. Und es spiegelt sich auch so ein bisschen wieder in den Empfehlungen, wenn es darum geht, Komplexität abzubauen oder schneller zu werden. Aber so einen markigen Spruch haben wir uns jetzt diesmal gespart. Es geht mehr um 8 Empfehlungen, die eigentlich sich schon angedeutet haben über die letzten Ausgaben. Ist, glaube ich, nichts Neues dabei. Es ist eher das, was wir schon immer mal so gesehen haben, nochmal auf den Punkt gebracht und in Empfehlungen gekleidet. Ja, und das ist genau das, worauf ich gerade hinaus wollte auch noch. Ihr habt diesmal mehr den Fokus auf nicht nur quasi einen Monitor zu zeigen, wie es läuft, sondern tatsächlich habt ihr auch Empfehlungen gegeben, und zwar 8 Stück an der Zahl. Ihr habt noch eine quasi im Vorwort, würde ich das mal nennen, geschrieben zum Thema Digitalministerium, aber da wollen wir nicht drauf eingehen aktuell, weil da ist schon so viel drüber gesprochen worden über Pro und Contra Digitalministerium. Wer möchte, ist sehr interessant, was ihr dazu geschrieben habt. Aber soll sich bitte jeder selber durchlesen. Also nochmal, müssen wir es im Podcast nicht durchnudeln. Aber ich würde vorschlagen, wir fangen einfach mal an mit der ersten Empfehlung, und die heißt: verbindliches deutschlandweites Standardisierungsgremium für die öffentliche IT einführen. Was kann ich mir da erstmal ganz konkret drunter vorstellen, bevor ich mit meinen Fragen dazu anfange? Ja, Gremium könnte man auch lesen, aber Regime ist eigentlich gemeint und auch geschrieben. Also, oh, Entschuldigung, ich habe mich verlesen, natürlich. Klar, also wenn man es so weiterliest, bräuchte man vielleicht auch ein Gremium dafür. Auf jeden Fall geht es darum, Standardisierung wirklich in den Fokus zu stellen. Das hat auch was mit Architekturmanagement und so weiter zu tun, aber von diesem EFA-Prinzip, was wir jetzt haben, also eine für alle, und zwar auf der Lösungsebene, vielleicht das mal umzuwandeln in einen Standard für alle oder eine Schnittstelle für alle oder mehrere wenige Schnittstellen für alle. Also mehr auf die Verbindungselemente zu schauen, die zu standardisieren, die auch verbindlich und schnell sozusagen auf einen Standard zu bringen, um dann auf der Lösungsebene mehr Vielfalt vielleicht auch leben zu können, ohne im Chaos zu enden, sozusagen. Mhm. Das ist der Gedanke dahinter. Und Regime, klar, das deutet schon an, dass es um mehr Verbindlichkeit geht. Also Standardisiert wird auch jetzt schon, aber da sind die Zyklen sehr lang. Da kommt man aus verschiedenen Standardisierungswelten. Die einen haben die XWV-Standards, die anderen eben was anderes. Gehört auch noch mehr dazu als so ein Datenstandard, wenn man richtig in Richtung API denkt. Und die Frage oder die These ist, dass wir davon mehr brauchen und dass gute Beispiele das eigentlich schon beweisen, wie gut das funktioniert. Und ein Anknüpfungspunkt ist auch immer die DIN-Standardisierung. Also das, was wir in der Industrie schon lange, lange, lange machen, was auch den deutschen Mittelstand, die Industrie groß gemacht hat. Also, ich glaube, ich habe beim letzten Mal auch schon mit der Analogie versucht zu beschreiben, wenn man weiß, wie die Schrauben ineinander passen und wie man als Mittelständler oder Zulieferer auch den VW-Motor mit bedienen kann, dann entsteht da eben so ein Ökosystem, wo man sehr schnell skalieren kann, wo auch ein guter Wettbewerb da ist und wo die Produkte trotzdem zueinander passen und ineinander greifen können. Und das in ähnlicher Weise brauchen wir es ja auch für die öffentliche IT. Jetzt hast du ja schon DIN genannt und die ganzen vielen Standards, die es in der öffentlichen Verwaltung schon gibt. DIN ist heißt ja auch DIN eingetragene Vereine, DIN e.V. Und die Normen, die dort entstehen, sind ja teilweise verbindlich, also industrieverbindlich. Und teilweise halten sich die Hersteller dran, weil es halt einfach gut ist und günstig fürs Geschäftsmodell, weil man halt dann kompatibel ist und so weiter. Wie kriegen wir denn sowas in der öffentlichen Verwaltung hin? Brauchen wir hier stärkere Rechtsvorschriften, dass wir vielleicht sogar, wie es zum Beispiel bei der X-Meld passiert ist, das ins Gesetz mit reinschreiben? Ja, also mehr Verbindlichkeit auf jeden Fall. So eine gesetzliche Festschreibung und so wie das auch im Innenbereich gehandhabt wird, fragt man sich natürlich trotzdem. Also immer das Gesetz anzufassen, um so einen Standard zu ändern, das ist ganz schön aufwendig. Also dann kommt so ein Standardsetzungsverfahren auch in ganz andere Fahrwasser. Das ist ja dann Teil des politischen Bargainings, dann gibt es Paketlösungen oder es wird angehalten. Das konkreteste Beispiel, was mir einfällt, ist die ganze Diskussion um das Ausländerzentralregister, wo auch die Austauschstandards, X-Ausländer und dergleichen mehr, auch wie das Register aufgebaut ist. Das Verfahren eigentlich lautet, ist auch gesetzlich normiert und den Anhängen dazu. Und das hat dann gleich eine ganz andere Konnotation, eine politische. Also wir müssen, glaube ich, das irgendwie anders untergesetzlich regeln können und irgendwie ein gesetzliches Mandat definieren, aber diese Standards doch mehr so entwickeln, wie es der DIN macht, kollaborativ und dann über so verschiedene Phasen. Vielleicht braucht man auch so eine Fast-Track oder so eine schnellere oder so eine vorläufige Standardisierung, ne? So bis so ein Standard dann wirklich Industriestandard ist, dauert es ja auch eine gewisse Zeit. Also man kann jetzt sich auch nicht totstandardisieren und sehr lange brauchen, sondern es muss irgendwie so eine Mischung sein. Und die Verbindlichkeit, die muss man irgendwie anders erzeugen. Über zum Beispiel auch das OZG, was diese Kompetenz, also die rechtliche Kompetenz eigentlich dem Bund zuspricht, der Kommunikationsstandards vorgeben darf, zumindest für die Kommunikation innerhalb von OZG und Portalverbund. Und die, wo das OZG eigentlich relativ deutlich ist, was der Bund da darf. Und da heißt es also im Benehmen mit dem IT-Planungsrat und ohne Zustimmung des Bundesrates. Das ist schon ein scharfes Schwert. Mhm. Das muss er jetzt nicht immer ziehen, aber er hat es bisher noch nicht einmal gezogen. Und vielleicht kriegt man, wenn man das ins Schaufenster stellt, auch noch eine Beschleunigung hin. Das ist die eine Seite und die andere Seite ist, dass das auch jemand können muss. Also die Ressourcen dafür müssen dann auch da sein, wenn der Wille da wäre. Ja, der Unterschied zwischen dem DIN und dem IT-Planungsrat ist ja der, dass beim DIN hauptsächlich Experten drin sitzen für diese Standards. Der IT-Planungsrat ist ein tolles Gremium, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da so viel Expertise zu diesen einzelnen Datenübertragungsstandards zum Beispiel vorhanden sind. Also ist es dafür nicht vielleicht sinnvoll, zum Beispiel den COSIT aufzuwerten? Ja, definitiv. Also das ist so. Der ist ja dann schon fast eine Überleitung zu einer anderen These, wo wir sagen, der IT-Planungsrat sollte viel mehr eine strategische Steuerungsfunktion einnehmen und diese operativen Sachen muss er wegdelegieren. Entweder an die FITCO oder die COSIT. Ganz früher hat man COSIT und FITCO auch mal zusammengedacht, dass das vielleicht mal fusioniert, ist dann irgendwo auf der Strecke geblieben. Vielleicht ist es auch richtig so, aber irgendwie in die Richtung muss es gehen, dass es eine COSIT oder eine FITCO oder zusammen, also die Kompetenz aufbaut, auch die Manpower, Womanpower aufbaut, um das zu können und sehr schnell mit den Experten zusammen und nicht nur den öffentlichen Bediensteten, sondern auch der Industrie dahinter, also den Anbietern letztendlich. Ja, Softwarehersteller, IT-Dienstleister, Rechenzentren, da gibt es ja diverseste. Und vielleicht noch eine Ergänzung, dann auch bitte sich möglichst an den Standards orientieren, die schon da sind. Also das nicht nur Webstandards, sondern alles, was schon in der IT vorhanden ist. Da hat die öffentliche Hand vielleicht, ich weiß nicht, wie viel besonderen Standardisierungsbedarf sie hat, der über das hinausgeht, was schon da ist. Also die Empfehlung wäre natürlich, das so gering wie möglich zu halten, um auf dem aufzusetzen, was schon durch eine Industrie standardisiert worden ist. Ja, ich glaube, so viel Besonderes ist in der öffentlichen Verwaltung dann auch nicht dran, auch wenn es immer alle denken, weil es werden auch nur Daten übertragen und es werden letztendlich fast die gleichen Daten übertragen, wie wenn ich in einem Online-Shop irgendwas einkaufe. Aber kommen wir doch mal weiter zur nächsten These. Jetzt versuche ich mich mal nicht zu verlesen. Datengetriebenes Regieren als verbindliches Grundprinzip für die Gestaltung der Erbringung öffentlicher Leistungen festschreiben. Datengetriebenes Regieren, das ist ja ein Thema, was jetzt immer mehr so um sich greift. Also in der freien Wirtschaft ist das gang und gäbe, dass man mit Kennzahlen, also mit den sogenannten KPIs, steuert, Unternehmen steuert. Geht es in die Richtung? Auch, ja, das ist ja auch so ein bisschen angetextet, dass es nicht nur um digitales Regieren, also digitale Verwaltungsverfahren und dergleichen geht, sondern auch um planerische Tätigkeiten, um die Wirksamkeit zu erhöhen von Regierungshandeln. In der Pandemie haben wir das jetzt ganz deutlich gesehen. Also wie soll man die Wirksamkeit von Maßnahmen bewerten? Wie soll man die ja überhaupt die ganze auch Logistik managen, ob von Maskenbeschaffung bis Impfstoff und so weiter, wenn man nicht die Daten hat, die das auf deren Grundlage man das tun kann. Und wenn man dann am Anfang auch nicht auf RKI-Daten guckt, sondern auf Daten der Johns Hopkins Universität oder immer mal wieder Studien aus dem Ausland herbeiziehen muss, weil man selber in Deutschland nicht so weit ist oder die Daten nicht so zusammenführen kann, dann zeigt das den Bedarf auf Regierungsseite. Also es ist beides. Sowohl um digitale Verwaltungsleistungen anzubieten, muss man mehr, Stichwort Once-Only-Register und so weiter machen, aber auch für das ganz praktische Regierungshandeln von akuten Entscheidungen in Krisen bis hin aber auch zu planerischen, wie viel Kapazität brauchen wir in diesen und jenen oder wie wirken eigentlich unsere Gesetze? Erreichen wir die, die wir erreichen wollen? Also da ist ein ganz breiter Raum hinter diesem Begriff datengetrieben regieren. Jetzt haben wir ja in der Pandemie alle tagtäglich KPIs um die Ohren geworfen gekriegt, also die Fallzahlen, Inzidenz und Sonstiges. Ich glaube, wir haben uns so langsam auch daran gewöhnt, dass es gewisse Kennzahlen gibt, an denen die Bevölkerung und die Regierung lang navigiert. Hältst du es für sinnvoll, sowas in verschiedensten Bereichen einzuführen, die dann auch öffentlich sind, wo man quasi sehen kann, wie sich die Zahlen verändern? Und nicht nur, wie einmal im Jahr werden Arbeitslosenzahlen mitgeteilt. Also das ist jetzt nicht wirklich ein KPI, aber es gibt ja andere Möglichkeiten auch noch. Ja, also ich würde schon sagen, das müsste viel mehr gemacht werden, fast schon in Echtzeit manchmal. Also wenn es drauf ankommt, bei anderen Sachen vielleicht dann, ja, keine Ahnung, was ein guter Intervall ist, monatlich. Und diese ganze Diskussion um Dashboards, die es ja in verschiedenen Bereichen gibt, im OZG auch, zeigt, dass da schon eine gewisse Offenheit dafür da ist, dass es aber wie ungemein schwer ist, das dann auch qualitativ gut zu befüllen, also überhaupt die Daten zu haben. Daran krankt ja vielleicht auch das BMI-Dashboard derzeit, weil es nicht ganz einfach ist, das da aus dem Online-Gateway auszulesen, die Daten, die man haben möchte, und es eben auf die Qualität der Einspeisenden ankommt, also wie gut die da ihre Daten reinkriegen. Also dieses ganze Datenmanagement, auch im föderalen Kontext, zeigt sich schon an diesem Beispiel und ist generell eine Herausforderung. Ist aber ungemein wichtig, weil was ich nicht messen kann, kann ich auch nicht steuern. Das heißt, das bräuchten wir viel, viel häufiger mit dem kleinen Hinweis. Man darf auch natürlich das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. Also wenn man zu sehr KPI-getrieben ist und alle nur noch ihr Handeln nach den KPIs ausrichten, um die um die zu optimieren, sagen wir es mal so. Da muss man ab und zu mal hinterfragen, stimmt dann die KPI noch? Ist das noch die richtige Zahl, um unsere eigentlichen Ziele zu verwirklichen? Also da wollen wir auch nicht übertreiben, aber wir als Deutsche sind noch sehr, sehr, sehr hinten dran, was überhaupt die Einführung solcher Kennzahlen oder die stärkere Nutzung betrifft. Ja, in der freien Wirtschaft hält ja immer mehr das Thema OKR, also Objective and Key Results Einzug, wo man auch kurzfristige Ziele festlegt und kurzfristige Kennzahlen festlegt, die dann erreicht werden oder auch nicht. Und dann, wenn die zum Beispiel nicht erreicht werden, werden die Zahlen gegebenenfalls angepasst oder es wird was am Prozess verändert. Kannst du dir sowas vorstellen oder wie kannst du dir direkt vorstellen, dass so eine datengetriebene Regierung ausschauen könnte? Was du eingangs sagtest, muss ich ehrlich sagen, habe ich mich noch nicht tiefgründiger mit beschäftigt, weiß, was du ungefähr meinst, aber kann mir eigentlich kaum ein Urteil erlauben, wie wir das bei uns einführen könnten. Da müssen wir ja, geht ja sehr einher auch mit überhaupt diesen agilen Arbeitsweisen. Da muss sozusagen sich sehr viel ändern, bis die öffentliche Verwaltung dann auch fähig ist, dann mit solchen, ich sag mal, flexibleren oder dynamischeren Kennzahlen so umzugehen. Ich würde es mal runterhängen und sagen, also wir müssen überhaupt mal lernen, mit Daten besser umzugehen. Also ich denke eher in Richtung Datenstrategie, die die Bundesregierung ja auch aufgesetzt hat und das noch mehr für die öffentliche Hand, die ja da nur eine Randnotiz ist in dieser Datenstrategie, dass die selber, also die öffentliche Hand mit den Daten, die da ist, also die besser erfasst, aufarbeitet und nutzbar macht für planerische Themen. Und das, also wie soll ich das sagen? Das sind, glaube ich, ganz banale Kennzahlen oder Basisdaten, um die es da geht und noch gar nicht die datengetriebenes Regieren ist dann vielleicht ein bisschen, klingt ein bisschen nach mehr als was wir vielleicht meinen. Also wir meinen wirklich die Basics erstmal gerade kriegen. Und noch nicht mal das, was vielleicht doch noch möglich ist oder die Privatwirtschaft schon vormacht. Also erstmal Daten sammeln, Daten analysieren, in Dashboards einbinden, gucken, was passiert, wie die reagieren und dann darauf reagieren. Und vielleicht, was wir ganz konkret meinen, zeigt sich dann auch in den Thesenvorschlägen 3 und 4. Das ist sozusagen so ein bisschen die Einführung, der Prelude dazu. Also auch die Registerdaten nutzbarer zu machen und so den Datenbestand mal aufzuräumen, überhaupt mal zu wissen, inventurmäßig, was liegt denn, welche Daten liegen denn wo sind denn die Lücken, die systematisch zu schließen. Und so können wir ja vielleicht gleich nochmal vertiefen. Und das andere dann auch, diese Daten durch eine kluge Rechtsetzung, Stichwort Digitaltauglichkeit, überhaupt nutzbar und erschließbar zu machen. Also das ist dann schon den Vollzug zu verbessern durch Daten und weniger der planerische Aspekt, den wir gerade hatten, oder der Messaspekt im Sinne von, haben wir die Ziele erreicht, sondern Daten für den Vollzug besser nutzbar zu machen. Machen wir mal weiter zum dritten Vorschlag. Durchsetzungsstarke Ressort- und ebenenübergreifende Gesamtkoordinierung der Registermodernisierung aufsetzen. Ja, was ist damit gemeint? Weil die Registermodernisierung, die wird ja noch ein Weilchen dauern, bis das vorankommt. Und im Grunde genommen ist ja bei der Registermodernisierung eigentlich der Hauptgrund, diese ID-Nummer überall einzufügen an der richtigen Stelle. Und was ist mit dieser Empfehlung hier gemeint? Ja, eben ein bisschen mehr, als es das Registermodernisierungsgesetz vorsieht, das sich ja auf Personen, natürliche Personen bezieht. Das ist schon ein Akt an sich, das umzusetzen, diese ID sauber da in die Register, die da aufgeführt sind, einzufügen, also als Ordnungsmerkmal und dann auch den Datenaustausch so zu organisieren, dass die Bedingungen oder Maßgaben, die da definiert sind, erfüllt werden. Stichwort allen voran sozusagen Logging im Datencockpit oder Datenschutzcockpit für die Leute, aber auch dieses Leiten über Intermediäre, dass da eine Kontrollfunktion zwischen ist und so weiter. Also eigentlich schon aufwendig an sich und ein Riesenakt. Da haben wir erstmal nur die Person und zwar auch nur sozusagen im Kontext von Onlinezugangsgesetz, so wie ja die Maßgabe ist. Darüber hinaus gibt es ja noch ganz andere Bedarfe der Registermodernisierung, allen voran den Wirtschaftsbereich, also die Wirtschaftseinheiten oder wirtschaftlich Tätigen, ganz allgemein gefasst, wo es auch ein ähnliches Gesetz gibt, was auf den Weg gebracht wurde, aber wo die Voraussetzungen noch viel weniger etabliert sind, als es bei den Personen der Fall ist. Die Wirtschaftssteuer-ID, die bei den Unternehmen benutzt werden soll, die gibt es noch gar nicht. Die muss also erst nochmal richtig aufgebaut werden. Die Strukturen, die da jetzt geschaffen sind, sind noch lange nicht so leistungsfähig, wie wir sie bei den Personen haben. Und der dritte Bereich, den wir hier auch allen voran nochmal aufgemacht haben, Stichwort Gebäude- und Wohnungsregister, als dritten großen Bereich von Objekten, die sowohl für die Planung, aber auch gerade im Vollzug eine große Rolle spielen, da wurde noch gar nichts gemacht. Hat man jetzt einen Workshop gemacht, um sich richtigerweise und ohne dass man eigentlich dafür zuständig wäre, nämlich seitens des Statistischen Bundesamtes, Gedanken gemacht, wo man das auch auf Verwaltungsseite eigentlich braucht, ein solches Register oder einen solchen verknüpften Datenbestand. Die haben natürlich den Drang, das oder die Notwendigkeit, das aus Statistiksicht und aus Zensussicht zu bekommen, weil das da eine große Leerstelle klafft, um ganz sozusagen automatisiert diese Daten auswerten zu können. Aber man hat deutlich gemerkt, auch in diesem Workshop, auch wenn man in andere Länder guckt, der eigentliche Clou ist es, wenn es eben kein Statistikregister ist, sondern wenn es ein Verwaltungsregister ist, weil viele, viele, viele in der Verwaltung selbst davon profitieren würden. So, das mal, da sieht man schon, es ist eben mehr als Personen, es sind auch Unternehmen, es ist Gebäude und Wohnungen, es ist Bildung und was man sich noch alles noch vorstellen kann. Mhm. Und das alles ja in einen Gesamtzusammenhang zu bringen, das wird gerade versucht so ein bisschen, aber ist noch ganz, ganz, ganz am Anfang. Ja, aber gerade Gebäude- und Wohnungsregister ist ja ein großes Thema, gerade auch in der Kommunalverwaltung. Also die Kommunalverwaltung muss regelmäßig Leerstände melden, aber die wissen sie nicht, wenn sie nicht regelmäßig durch ihre Kommunen durchlaufen. Und das ganze Thema, was jetzt im Bundesmeldegesetz eingeführt wurde mit dieser Wohnungsgeberbestätigung, das würde sich alles erledigen, wenn man ein anständiges Register hätte von Wohnraum oder überhaupt von Gebäuden und Raum. Muss ja nicht immer Wohnraum sein. Ja, und der war wirklich augenöffnend, dieser Workshop, den ich da meine. Da ganz am Anfang durften die Österreicher und die Schweizer vortragen. Mhm. Und es war ganz klar, die sind 20 Jahre voraus. Ist bei denen auch nicht einfach und das war ein Riesenakt und so. Aber jetzt haben sie was, was gut funktioniert. Alle sind zufrieden, keiner kann sich es mir anders vorstellen. Und die Deutschen sitzen daneben und überlegen sich, oh mein Gott, wie schön ist das denn? Und was müssten wir eigentlich alles tun, um dahin zu kommen? Und alle zählen und überfragen, wann habt ihr angefangen nochmal? Und dann sagen die ja vor 20 Jahren. Und dann weiß man, was uns blüht oder wie weit wir eigentlich zurück sind. Ja, das stimmt. Ich hoffe, bei dem Workshop waren auch Vertreter von der kommunalen Seite dabei. Ein paar, ja. Dann mache ich einfach mal weiter mit dem vierten Punkt. Digitaltauglichkeit des Rechts erhöhen, Rechtsbegriffe modularisieren, DigiCheck einführen. Gleich mal vorweg, was verstehst du unter DigiCheck? Ja, es ist nicht so viel Platz für die Überschriften. Also Digitaltauglichkeitscheck, wenn man so will, oder Digitaltauglichkeitsprüfung. Das, was immer schon mal diskutiert wurde, was auch schon mal angedacht war, dass man zwei Pilotverfahren findet, also Gesetzgebungsverfahren, wo man das mal austestet, nie zustande gekommen. Jetzt gibt es so ein Projekt im BMI, die das so ein bisschen, weil ja auch Gesetzgebung schon eine Weile nicht mehr zum Ende kommt, weil die Legislaturperiode endet. Und richtigerweise, weil es genauso eine Baustelle ist, die sich sozusagen das allgemeine Verwaltungsverfahrensrecht angucken, wo ja auch so verfahrensbestimmende Dinge drinstehen, die man sehr kompliziert bisher in die digitale Welt überführt hat. Wir denken alle so an Zustellfiktionen, ne? Auf dem Postweg sind es 3 Tage, dann gilt es als zugestellt, so ein Bescheid. Wie ist es beim Digitalen? Hat man irgendwas konstruiert? Irgendwie, ich weiß gar nicht, wenn es nach 10 Tagen nicht abgerufen wurde, dann muss es nochmal per Post oder hin und her. Also viel komplizierter und mehr so, und da merkt man, tut man sich noch schwer. Und das sind alles so Hürden für die spätere Digitalisierung. Das ist nur ein Beispiel, wo es sich lohnt, auch generell ins Verwaltungsverfahren reinzugucken und so eine Art, ja, zu versuchen, ein digitales Verwaltungsverfahrensrecht mal zu schaffen. Ersetzt aber trotzdem nicht eine Ex-ante-Prüfung für jedes Gesetz, wo man schaut, nicht nur ist dann Schriftform erfordern, das drin, was man braucht, sondern, und das schließt jetzt an die Dinge, die wir schon gesprochen haben, kann man statt einem Nachweis irgendwie eine Registerabfrage benutzen, bis hin, und das ist dann der zweite Teil dieser Überschrift, Rechtsbegriffe modularisieren oder überhaupt, und das ist ein ganzes, wie soll ich sagen, ein ganzer Bereich für sich, der sich da auftut, und wir haben das mit einem Gutachten versucht, mal anhand des Einkommensbegriffs zu tun. Wer da Interesse dran hat, findet sich alles auch bei uns auf der Internetseite. Um zu zeigen, wie wichtig das ist, dass man schon in den Gesetzen sich die rechtlichen Definitionen anguckt, die ja dann auch später Grundlage für die Ausgestaltung der Datenbestände sind. Und jetzt haben wir den Fall, dass eben so eine zentralen Rechtsbegriffe wie der Einkommensbegriff in verschiedenen Rechtsgebieten unterschiedlich gewachsen sind über die Zeit. Da kam was dazu, dann hat man es leicht anders gemacht. Unterschiedliche Definitionen von eigentlich demselben Gegenstand. So, und jetzt hat die Sozialverwaltung eben Daten über Einkommen und die Steuerverwaltung hat Daten und der Dritte hat auch noch welche, passen aber irgendwie nicht zusammen. Und dann kommt so ein Elfe-Projekt und versucht, so Leistungen zu konsolidieren und scheitert dann daran, dass man den und zwar aufgrund eines anderen Einkommensbegriffs, sowas wie den Kinderzuschlag, eben nicht digitalisieren kann, mal eben nebenbei, sondern eine größere gesetzgeberische Operation wäre, den zu harmonisieren. oder sich zu einigen. Und wir schlagen über das Gutachten eben einen anderen Weg vor, dass man Begrifflichkeiten so in, ich sag mal, atomare oder modulare Bestandteile zerlegt, dass man je nach Fachlichkeit die wieder, wie man sie braucht, zusammensetzen kann, aber durch eine Standardisierung auf der Rechtsseite oder der Definitionsseite. Und das ist eben so das Lego-Beispiel, das ist eigentlich ein gutes. Man hat da vordefinierte Bausteine, sozusagen die kleinsten gemeinsamen oder die kleinsten Teile sind definiert und dann baut man sich eben seine je nach Bedarf zusammen. Und der Vorteil wäre ein durchgehendes Matching bis hin zu den Datenbeständen, dass man dann, auch wenn man das in einem neuen Kontext wiederverwenden will, nicht wieder den nächsten Begriff mit einer leicht anderen Definition versucht und dann einen neuen Datenbestand braucht und once only gar nicht funktioniert, weil die Daten, die da sind, passen gar nicht zu dem, was man sich da wieder überlegt hat, sondern dass man durchgehend matchen kann von den rechtlichen Anforderungen bis hin zu den Datenbeständen, also so eine Art semantische Interoperabilität herstellt. Und daran scheitert es bisher auch noch. Ja, es ist ja schon mal mit dem Standard-X-Datenfelder versucht worden. Für meine Begriffe wird da noch zu wenig dran gearbeitet. Also wenn wir wenigstens schon mal die Basisdaten alle vereinheitlichen, das wäre schon auch schon mal ein großer Schritt nach vorn. Dann der nächste Punkt, Punkt Nummer 5. Flächendeckung erleichtern, Orientierungs- und Transformationskosten senken, App Store für Verwaltungen einrichten. App Store für Verwaltungen, das ist ein großes Thema. Da arbeiten gefühlt zurzeit drei verschiedene Richtungen dran. Mhm. Und jeder glaubt, genau das Richtige erfunden zu haben. Und ich weiß nicht, wie viel noch im Verdeckten daran arbeiten. Aber fangen wir ganz vorne an. Was meint ihr konkret mit Flächendeckung erleichtern, Orientierungs- und Transaktionskosten senken? Ja, die Idee des EFA-Ansatzes ist ja, dass einer arbeitsteilig für andere eine gute Lösung, also eine wirklich gute Lösung baut und die dann leicht übertragbar ist auf andere und dann nachgenutzt werden kann. So, wenn wir mal außen vor lassen, ob eine Lösung, die irgendwie im Norden konzipiert ist, mit denen ausgehend von deren Prozessen und Organisationsprinzip und so weiter, ob die dann im Süden auch passt. Kleine, große, dicke, dünne Kommunen, sonst wie. Mhm. Wenn wir mal annehmen, das würde passen, dann ist trotzdem, und das merkt man eben schon, eine große Hürde oder liegt darin, dass keiner so richtig einen Überblick hat, wo eigentlich welche Lösungen, in welcher Qualität und wie, mit welchen Konditionen gebaut werden. Das, was bisher über die Plattform da ersichtlich ist, auch über den Marktplatz, ist eben nicht spezifisch genug, um das wirklich zu sehen. Dann kommt hinzu, dass es dann so rechtliche Fragestellungen gibt. Ja, wie kann man denn solche Lösungen denn sozusagen lizenzmäßig übertragen? Kann man die jetzt einfach einkaufen? Da gibt es sowas wie den FitStore, dann gibt es so also allgemeine AGBs. Das muss aber jedes Land dann sozusagen auch bei seinen Aufträgen mit einbauen, dafür also sicherstellen, dass das andere nachnutzen können und so weiter. Die Kommunen haben derzeit gar keinen Zugriff darauf. Also es ist ein Riesenakt, so eine rein, wenn man wollte schon, so eine Lösung zu übernehmen. Lizenzrechtlich, dann ist die Frage, wie ist das mit den Kosten der Pflege, wie beteiligt man sich und so weiter. Also alles Einzelvereinbarung, alles handgedrechselt. So eine Kommune, die sich jetzt fragt, ja, was kann ich denn aus dem großen Fundus da übernehmen, weiß gar nicht, wo ist überhaupt der Fundus? Wo orientiere ich mich? Zu welchen Konditionen kriege ich das? Welche Schnittstellen, wie auch immer, wie passt das bei mir eigentlich rein? Wo ich komme da gar nicht ran? Wen muss ich eigentlich fragen? Viel zu aufwendig. Wer macht denn das? Stelle ich jetzt also mal in den Raum. Das überfordert doch die allermeisten, wenn das nicht irgendwie leichter ist. Korrigiere mich, wenn du da andere Erfahrungen hast. Also das ist das, was wir gesehen haben oder was uns gespiegelt wurde oder was wir feststellen. Also Transaktionskosten sind gewaltig, um EFA-Leistungen, selbst wenn sie überhaupt passen, zu nutzen. Und dann ja. Also ich sehe noch ein viel größeres Problem. Selbst wenn es so einen App-Store gibt, da passt alles mit Lizenzen, da passt alles, steht alles drin und es weiß auch jeder, dass es dort quasi einkaufen kann. Man hat das in den Griff bekommen mit den Ausschreibungen, man hat irgendwie die Ausschreibungskriterien verändert oder gesagt, reingeschrieben, wenn ich im App Store einkaufe, muss ich ausschreiben oder wie auch immer, was man da alles machen kann. Die Problematik, die ich da drin sehe, ist, dass in so einem App Store wahrscheinlich hauptsächlich proprietäre Sachen drinstehen werden. Das heißt, so eine Kommune wird sich Online-Leistungen, zum Beispiel, um einfach dabei zu bleiben in Richtung OZG und EFA, wird sich Online-Leistungen einkaufen, bei 20, 30, 40 verschiedenen Dienstleistern nur um auf einer Webseite oder dann vielleicht sogar, wenn es blöd läuft, auf 20, 30 verschiedenen Webseiten Online-Leistungen anzubieten. Mein Ansatz wäre hier viel mehr zu standardisieren und hier zu sagen, es gibt gewisse Vorgaben, die so eine Software erfüllen muss und die Kommune kann dann frei wählen und muss sich nicht zig verschiedene Dienstleister ins Haus holen. Also das wird viel, viel unübersichtlicher aktuell. Also da kommt wieder mein Lieblingsthema Open Source zum Tragen. So ein App Store müsste in meiner Idealvorstellung wäre das ein Open Source App Store. Das heißt, ich muss mir über Lizenzen überhaupt gar keine Gedanken machen, sondern ich gehe da einfach hin und sage, ich hätte gern die und diese Software und dann betreibe ich es entweder selbst oder gehe zu meinem IT-Dienstleister und sage, bitte betreibe das für mich und baue das so in meine Webseite ein, dass es für mich passt. Also so wie es jetzt aktuell ausschaut mit den EFA-Leistungen, werden die Kommunen überhaupt nicht glücklich werden. Ja, bestätigt ja in gewisser Weise die Diagnose, ob jetzt die Lösung, die wir da sozusagen überlegt haben als mögliche Lösung, ob jetzt die richtige, kann man drüber diskutieren. Also was und soweit war ich ja gar nicht, du hast das ja schon weggenommen, was eigentlich dann der Vorteil wäre von so einem App Store, dass man eben nicht mehr warten muss, dass einer irgendwie fertig wird mit einer EFA-Leistung oder sich zurückhalten muss, sondern alle, die gute Lösungen haben, egal wie sie zustande gekommen sind, bauen, also können die da anbieten über diesen Store. Dieser Store ist dann aber verknüpft mit diesem Standardisierungsregime, was wir vorhin schon diskutiert haben. Also alles, was da angeboten wird, ist schon verpflichtend darauf ausgerichtet, diese Standards zu bedienen, was die Kompatibilität irgendwie erhöht. Also man kann leichter dann das eine mal wegnehmen, das neue hinzutun, ohne den Riesenaufwand zu haben oder in diese Login-Effekte reinzukommen. Es erhöht irgendwie den Wettbewerb, die Innovationskraft, alle haben irgendwie Zugriff möglichst open, also sozusagen nicht nur offene Standards, vielleicht sogar Open Source basiert, das schreiben wir auch. Und man würde sozusagen das, was wir ohnehin haben und was wir jetzt so ein bisschen versuchen, durch EFA ja planwirtschaftlich irgendwie zu überdecken, das wegzulassen und jedem einfach die Möglichkeit zu geben, das zu nehmen oder dort sehr niederschwellig einzukaufen, was er für richtig hält und was sich an bestimmte Vorgaben hält. Und das sind vor allem diese Standardisierungsvorgaben aus unserer Sicht. Und der Vorteil von so Plattformen, und das wäre eine Distributionsplattform aus unserer Sicht, wäre aber auch, dass man so bestimmte Prüftätigkeiten, die immer mit der Beschaffung einhergehen oder auch mit IT-Sicherheitsprüfungen oder auch mit Datenschutzprüfungen, dass die vielleicht sogar durch so eine Plattform vor die Klammer gezogen werden können. Also wenn ein Datenschützer in der Republik sagt, das ist okay, dann könnte man vielleicht annehmen oder einfach verfügen, dass das auch für alle anderen gilt. Vielleicht kann man da, weiß nicht, ob Ausnahmen nötig sind, aber so mal vom Prinzip her gedacht und bei der IT-Sicherheit vielleicht auch. Also kann man diese Aufwände, die jetzt so ist das, was wir glauben, jeder für sich machen muss, auch wenn er so ein EFA, eine EFA-Leistung übernehmen will oder was anderes einkauft, dass man auch über so eine Plattform so eine Aufwände senken könnte. Also das ist, ja. Also gerade was so zum Beispiel datenschutzrechtliche Freigaben angeht, halte ich das für sehr, sehr sinnvoll. Weil es gibt IT-Dienstleister in den verschiedenen Ländern, die das Recht haben, datenschutzrechtliche Freigaben zu machen für Software. Und die gilt dann einfach mal für das ganze Bundesland oder für alle Kommunen in diesem Bundesland. Das heißt, wenn die eine Software einkaufen, die der IT-Dienstleister im Angebot hat, dann müssen die nicht nochmal extra eine datenschutzrechtliche Freigabe machen. Hier könnte ich mir zum Beispiel sehr gut auch die FITCO vorstellen, die genau sowas macht. Also die dann die Software, die in diesen FIT-Store reinkommt oder in diesen App-Store reinkommt, prüft, die entsprechenden Freigaben macht, sodass die Kommune das einfach abrufen kann und einsetzen, ohne noch riesengroße Schleifen machen zu können müssen. Aber kommen wir einfach mal zum nächsten Punkt, Punkt 6. IT-Entwicklung und Betrieb durch Plattformkonzepte und ein föderales Architekturmanagement vereinfachen und professionalisieren. Da geht es doch schon wieder um Standardisierung, oder? Ja, vielleicht auf einer anderen Ebene. Also weniger um die Lösung, sondern um die Betriebsumgebung, sagen wir es mal so. Also wenn man davon weniger Vielfalt hätte, also da die Vielfalt ein bisschen, oder sagen wir es mal ein bisschen zugespitzt, das Chaos, was man hat, durch eine standardisierte Vielfalt irgendwie ersetzt oder da auch Skaleneffekte durch Cloud-Lösungen irgendwie hinkriegt, dann hilft das allen, auch bei der Entwicklung von solchen Lösungen. Also das ist sozusagen das Gegenstück dazu. Und ist ja die große Diskussion, die wir wahrscheinlich von allen am wenigsten beantworten können, aber zumindest die Frage stellen können, dieses Dilemma zwischen, was kann man sinnvollerweise zentral machen, was sollte man auch zentral machen und wo hört das eigentlich auf und wo kann man eigentlich oder sollte man auch auf Vielfalt setzen? Was sind eigentlich Basisinfrastrukturen, die vor die Klammer gehören, wo man möglichst wenig hat oder vielleicht sogar nur ein, Stichwort zum Beispiel Nutzerkonto. Hat man jetzt bei den Unternehmen, hat man sich auf eine Lösung geeinigt? Wieso macht man das nicht bei den Personen? Gibt es vielleicht gute Gründe? Und das geht so ein bisschen in die Richtung. Und deswegen auch Architektur, Management, was dazugehört, also so ein Bebauungsplan für die öffentliche IT. Also was sind Infrastrukturen, Plattformen, Bestandteile, die stabil sein sollen, von denen man vielleicht eher weniger als mehr braucht, die man sich dann auch irgendwie teilt, auch über Cloud-Lösungen. Und wo wird es dann, wo franzt es dann ein bisschen aus? Also wo sind dann die, oder wie stabil muss diese Plattformumgebung sein, wie standardisiert, wie konsolidiert, damit man dann die Vielfalt der Lösungen, die sich darauf aufbauen kann, möglichst freilassen kann. Also wenn die Betriebsbedingungen klar sind, kann man auch leichter entwickeln mit geringeren Kosten und das auch leichter verteilen und wieder in Betrieb nehmen. Also auch da wieder Transaktionskosten senken. Das steckt so ein bisschen dahinter. Da hört schon alles Verständnis bei uns auf. Das müssen dann andere ein bisschen ausbuchstabieren. Da gehörst du sicherlich auch dazu. Aber das ist sozusagen das, was wir, wenn wir so mit offenen Augen zuschauen und mit offenen Ohren zuhören, sehen, dass das eigentlich wichtig ist. Und Government as a Platform, sozusagen dieser Gedanke, der ja vielleicht jetzt immer mehr die Runde macht, einfach um Gleiches auch gleich zu behandeln und zu standardisieren, auch Ressourcen gemeinsamer zu nutzen, dass das noch mehr Raum greift. Also ich finde, so ein einheitliches Architekturkonzept für Online oder generell für Verwaltungsleistungen, digitale Verwaltungsleistungen, fände ich hervorragend, weil das würde wieder genau diesen ganzen Open Source und Standardisierungsgedanken verfolgen. Weil wenn ich einfach einmal eine Basis habe, auf die ich aufbauen kann, dann kann ich so modular jegliche Lösung zusammenklöppeln, die ich mir so vorstellen kann. Okay, machen wir weiter mit dem Punkt 7. Strategiekapazität von Bund und Länder stärken, Entscheidungswege beschleunigen. Das halte ich ja für eine der größten Herausforderungen, die wir in Deutschland überhaupt haben. Entscheidungswege beschleunigen. Da glaube ich, dass uns tatsächlich auch hier ein klein wenig der Föderalismus behindert. Ich will jetzt nicht sagen, dass der Föderalismus schlecht ist, aber bei Entscheidungswegen ist er tatsächlich behindernd. Weil wenn der Bund eine Entscheidung trifft, die auf die Kommunen zutreffen, bis das da unten ankommt, das dauert. Und wie kannst du dir vorstellen, dass man solche Entscheidungswege einfach beschleunigt? Weil rein per Gesetz geht es ja erstmal gar nicht. Naja, ja und nein. Also es ist ja schon auch angedeutet dann in der Empfehlung oder in der These, dass so eine Entscheidungsrechte schon da sind, laut dem OZG. Also der Bund hat die Kompetenz, solche Standards zu setzen. Wir hatten es vorhin schon, das Thema. Nutzt er bisher bloß nicht. Was passiert? Das ist vielleicht auch eine Kulturfrage. Der viel länger existierende IT-Staatsvertrag sieht da andere Mehrheitsfindungen im IT-Planungsrat vor, nämlich 11 von 16 Bundesländern müssen zustimmen, wenn sie dann auch zusätzlich noch 2/3 der Finanzkraft abbilden, plus der Bund. Und so wurde der geboren, der IT-Planungsrat, und so agiert er auch. Weswegen viele Beschlüsse eben mehr Kenntnisnahmen sind, weil dann braucht es nicht so viel Zustimmung und echte Beschlüsse wahrscheinlich eher seltener passieren. Je größer der Druck ist und je größer sich die Protagonisten da verstehen, umso leichter ist es. Aber das ist eben nicht immer der Fall. Und es ist immer eine Konsensveranstaltung, einfach traditionell. Das ist nicht nur da so, das ist generell im Bund-Länder-Kontext so, wenn die Zuständigkeiten nicht ganz klar sind oder man so eine Gemeinschaftsaktion draus machen muss. Ist ja auch richtig, auch aus der Tradition heraus, auch aus den Gepflogenheiten heraus, erfüllt auch eine Funktion, dass Verwaltung und alles, was dazugehört, in Länderhand ist und der Bund da eben über die Länder gehen muss, wenn er da auf Einfluss nehmen will. Aber haben wir die Zeit? Haben wir diesen Luxus haben wir jetzt nicht mehr. Wenn es schnell gehen muss, muss man eben dann diese Governance-Strukturen eigentlich ran. Und entweder man schafft es eben, und manchmal beschleunigt ja einfach nur die Aussicht, dass einer entscheiden kann, dann die Entschlussfassung bei den anderen, es muss ja nicht zwingend sein, dass der Bund einfach einseitig borniert irgendwas vorgibt. Er könnte auch sagen, so, ihr habt jetzt 3 Monate Zeit oder wir alle gemeinsam. Und wenn er nicht entscheidet, dann entscheide ich eben. Mhm. So, und das könnte vielleicht auch schon beschleunigen. Das sind wir wieder bei der Frage, das ist eine Willensfrage, aber auch eine Frage des Könnens. Hat der die Planungsrat einen Unterbau oder Ressourcen, die, wenn sich drängende Strategiefragen stellen oder konzeptionelle Fragen, die schnell von einer Sitzung zur anderen, sage ich mal, geklärt werden können. Ist der Sitzungsturnus ausreichend? 2-mal im Jahr oder ich weiß nicht, 3-mal im Jahr, alle halbe Jahre reicht eben nicht. Manchmal muss man vielleicht quartalsweise tagen und dann dazwischen aber auch also entscheidungsrelevante Vorlagen basteln. Wer macht das eigentlich? Mhm. Das ist jetzt ein bisschen, hängt es an den Ressourcen, die eben je nach Bundesland da sind, mal mehr, mal weniger. Und da sind die Bottlenecks. Wenn die das nicht können oder sich nicht einigen oder auf bestimmte Dinge dann auch auf Fachebene ausdiskutiert werden sollen, weil vielleicht auch die Entscheidungsebene keine Vorgaben macht oder wie auch immer. Also die Gremienarbeit kennen wir alle, wie da so die Zusammenhänge sind. Dann braucht es halt seine Zeit und dann muss man nochmal vertagen und dann ist es wieder jetzt im halben Jahr und so weiter. Dann müssen sich wieder alle einigen. Also so eine Mischung aus einem das Kommando in Notsituationen. Und wenn wir sagen, Digitalisierung ist so eine Notsituation bisher und wir müssen schneller werden, dann kann eben nur einer entscheiden. Und dann aber auch häufiger tagen und öfter mal Iterationen machen, ganz im Sinne von agilem Arbeiten. Da kann man auch mal, wenn sich eine Entscheidung als Quatsch rausstellt, die einer trifft, die auch korrigieren. So ist es ja nicht. Aber wenn man 2 Jahre dann eine Entscheidung vorbereitet und die dann auch durchzieht, dann ist man eben langsam und kann trotzdem ins Klo greifen, weil nicht immer ist alles gut, was 16 gut finden, sich zu einigen. Ja, ich könnte mir da konkret sogar was vorstellen. Also im agilen Vorgehen hat man ja so Dailies, so Daily Stand-Ups oder so Weeklies, wenn ein Daily zu kurzfristig ist. Sowas könnte ich mir tatsächlich auch bei den IT-Planungsratssitzungen vorstellen. Das heißt, es gibt eine Agenda, die wird abgearbeitet. Was habt ihr? Wie sieht's aus? Woran arbeitet ihr gerade? Wie sind die Entscheidungs, wie viel Prozent fehlt noch, um die Entscheidung zu treffen? Und das wird dann direkt bei der nächsten Sitzung wieder aufgegriffen. Und je älter das Thema ist, desto weiter oben landet es. Also es wird immer oben weggenommen. Und wenn die Entscheidung immer noch nicht getroffen wird, ist es irgendwann mal Top 1. Und dann heißt hier, wie schaut's denn jetzt da aus? Da habt ihr jetzt, keine Ahnung, 8 Monate Zeit gehabt, da eine Entscheidung zu treffen. Die muss jetzt passieren, weil das ist, haben wir jetzt auf der Agenda. Und das muss jetzt runter. Und im Übrigen gilt das nicht nur im sozusagen Bund-Länder-Kommunen-Verhältnis, sondern auch sozusagen quer, also über die Ressorts hinweg. Und da, gut, es ist in den Ländern genauso wie im Bund vielleicht auch besonders stark. Also dieses Ressortprinzip ist genau so eine Konsensmaschine oder so eine Hürde, über die man springen muss. Und da würden wir auch sagen, braucht eben die Einheit oder der CIO, in dem Sinne der Bundes-CIO, mehr Entscheidungsmacht und Durchgriffsrechte gegen, also im Sinne von einer Richtlinienkompetenz gegenüber den Ressorts. Also wenn es schnell gehen soll, muss eben deiner entscheiden. So, da kommt man nicht dran vorbei. Ja, ich frage mich auch immer. Ich frage mich auch immer, ob alle 16 oder 17 mit Bund immer alles selber durchnudeln müssen oder ob man nicht einmal einem die Kompetenz gibt oder zwei und sagt, ihr beiden Bundesländer, ihr kümmert euch jetzt um die Ausarbeitung, ihr legt uns das vor und dann entscheiden wir. Ich denke, da wird da einiges an Fahrt aufnehmen, weil dann kann man die Aufgaben viel besser verteilen. Machen wir weiter mit dem letzten Punkt. Digitalisierungsagentur statt Digitalministerium. Operative Leistungsfähigkeit der föderalen IT-Koordinierung stärken. Da haben wir wieder das Thema. Digitalministerium. Was verstehst du konkret oder was versteht ihr konkret unter der Digitalisierungsagentur? Während wir einerseits der Meinung sind, also diese Strategiefähigkeit ist das, was eigentlich den IT-Planungsrat auszeichnen muss, was er noch stärker wahrnehmen muss, operatives mehr delegieren muss, nur an wen, reichen da die Kapazitäten bei der FITCO aus? Ich würde mal sagen, nein, hat man zwischenzeitlich auch schon erkannt über die Organisation und Untersuchungen. Jetzt sind es irgendwie knapp 60, die es werden sollen, aber reicht immer noch nicht aus. Wenn man mal hochrechnet, was andere Länder, die da führend sind, so investieren in solche Einheiten. Ich weiß nicht, ob ich das beim letzten Mal auch schon gesagt hatte. Also bei den Dänen waren es irgendwie 200, 300, bei den Engländern 900. Wenn man das mal auf Deutschland hochrechnet, sind das eben mehrere Tausend. Mehrere Tausend in einer solchen Einheit als Arbeitsmuskel, der ganz konzentriert solche Digitalisierungsprogramme wie das OZG eben in die Fläche bringt und auch die konzeptionellen Grundlagen dafür schafft. Wo jetzt das BMI von seiner ganzen Abteilung irgendwie 10 Mann abstellen muss, um die Konjunkturpaketsmilliarden zu administrieren. die fehlen dann bei der, beim Fachlichen. Und das hat man öfter. Und so ein Digitalministerium ist dann wieder also ist auch die Frage, ist das, ja, wahrscheinlich Strategieaufbau, aber arbeiten die wirklich, können, bringen die das in die Fläche, diese Programmsteuerung? Oder ist, braucht man nicht mehr davon? Also braucht man nicht mehr, also weniger Indianer und noch mehr Ruderer oder wie auch immer das stimmt im Vergleich. Also mehr Leute, die auch dann rausgehen, vielleicht da beraten, wo noch Beratung nötig ist, sind ja nicht alles sozusagen gut aufgestellte Kommunen oder so. Ist natürlich trotzdem eine Herausforderung, in einem föderalen Staatswesen solche, ich sag mal, so eine Bündelung, um jetzt nicht von Zentralisierung zu sprechen, sondern eine Bündelungsfunktion einzurichten. Und die FITCO hat eigentlich diesen föderalen Touch schon, oder dieses Mandat, ist eben eine gemeinsame Anstalt, die genau dafür da ist, im föderalen Kontext solche Aufgaben zu erledigen. Und deswegen ist das Plädoyer, diese Einheit zu stärken, um den IT-Planungsrat zu entlasten von operativen Aufgaben. Das würde aber bedeuten, er müsste bestimmte Mandate erteilen und delegieren an die FITCO. Die dürfte das dann wie so eine Bundesnetzagentur ja auch Mandate bekommt, in bestimmten Bereichen zu entscheiden, ohne einen Regulierer nochmal oben drüber, sondern selber Regulierer zu werden. Aber auf der anderen Seite auch den IT-Planungsrat, das hat man ja vorher schon, besser zuarbeiten zu können, um strategisch notwendige Entscheidungen schneller und, wie soll ich sagen, tiefgründiger vielleicht auch treffen zu können und damit also auch alle zu beraten, die da mitwirken, also in die Länder hinein. Also ich bin ja der Meinung, dass diesen Arbeitsmuskel, den gibt es ja in Deutschland schon. Also ich weiß nicht, wie viele kommunale IT-Dienstleister, wie viele Landes-IT-Dienstleister und dann gibt es natürlich auch noch die IT-Dienstleister des Bundes. Die beschäftigen sich derzeit alle mit dem gleichen Kram. Wenn man hier auch wieder so vorgehen würde, dass man gezielt Aufträge verteilt und sagt, IT-Dienstleister Nummer 1, du kümmerst dich jetzt um jenes, IT-Dienstleister Nummer 2, du kümmerst dich um das. Und schon hätte man eine schlagkräftige, quasi virtuelle Digitalisierungsagentur. Und man würde die IT-Dienstleister, die es ja sowieso gibt und die sowieso von Steuergeldern bezahlt werden, hier gezielt einsetzen können und nicht dazu zwingen, dass jeder das Gleiche macht. Nur halt in einem anderen Anstrich. Auch eine Möglichkeit. Sozusagen dieses Schlagwort virtuelle Organisation hatten wir auch schon im Monitor drin. Ein bisschen anders formuliert, in so einer anderen Blickrichtung, weil so eine Einheit auch ja diese ganze Fortbildungs-, Qualifizierungsgeschichte vielleicht machen könnte, da also mehr in Richtung so E-Government Campus oder auch was Tech for Germany oder andere machen, ne, gibt es ja überall so eine Einheiten, das zu bündeln auch und dann da im Schirm sozusagen zu machen. Aber das kann man, so wie du sagst, auch für, ich nenne es jetzt mal die technischen oder die Hardcore-Themen genauso machen. Ich bin nicht ganz sicher, wie die Interessenlage ist bei den IT-Dienstleistern, ob man das wirklich hinkriegt, dass die sozusagen ihre Landes- oder sogar ihren Business Case oder was auch immer dahinter steht, beiseite lassen können, diese Brille absetzen können, um für alle zu arbeiten oder ob dann nicht doch die Interessen so landes- und vielleicht sogar unternehmensspezifisch sind, je nach Rechtsform, dass das Widerspruch ist. Naja, es gibt ganz viele IT-Dienstleister, die öffentlich-rechtlich sind und mit denen könnt ihr ja schon mal anfangen. Und wenn die nicht ausreichen, dann muss ich mir jemand aus der Industrie, aus der freien Wirtschaft suchen. Weil auf die öffentlich-rechtlich sind, habe ich einen ganz, ganz anderen Zugriff, als wenn ich jemanden beauftragen müsste. Am Ende geht es vielleicht gar nicht anders, weil die Leute sind ja auch knapp und sie sind bei den IT-Dienstleistern. Und wo will man jetzt mal, wenn man jetzt mal rumspinnen würde, 1000 Leute für so eine, jetzt mal wirklich ganz hochgegriffen oder selbst 500 herkriegen? Also die FITCO hat wahrscheinlich jetzt schon Herausforderungen, das geeignete Personal in dem Umfang zu rekrutieren. Und das steckt überall. Also wer in dem, egal wo man das aufbaut, dieses Know-how, man muss es vielleicht woanders wegnehmen oder müsste es sich gegenseitig kanalisieren. Also das ist gar nicht so einfach, so viele Ressourcen zu gewinnen. Also vielleicht ist deswegen da auch, daher schon ist es gewinnbringend, darüber nachzudenken, ob man nicht auch so einen Weg beschreiten könnte. Wie auch immer, auf jeden Fall eben nicht nur lose gekoppelt, sondern wirklich, es muss, also wenn, dann muss es ja eine echte Organisation sein. Es kann jetzt nicht nur, ja, wie soll ich sagen, also ich habe da mehrere Hüte auf oder ich habe eigentlich mehrere Herren und je nachdem, also ein bisschen skeptisch bin ich bei dem Vorschlag, aber ich sehe die Vorteile. Ja, ich denke, da muss man nochmal tiefer reindenken. Also das kann man nicht einfach so per Akklamation machen. Wer hat Lust mitzumachen, der macht jetzt mit. Also das wird jetzt so nicht funktionieren. weil die IT-Dienstleister haben ja ihre Kunden und ihre Auftraggeber und ihre Eigentümer, denen sie aktuell verpflichtet sind. Ja. Aber wenn man sich da einig werden würde, und da gibt es ja genügend Dachverbände und genügend Arbeitsgruppen, wo die alle irgendwie in verschiedensten Zusammensetzungen zusammensitzen und da ohnehin schon gemeinsame Entscheidungen treffen, also da kann man doch auch quasi die handwerkliche Seite nutzen, also das Umsetzen, das Produzieren. Das ist ja im Prinzip das, was uns generell in der Digitalisierung der Verwaltung fehlt, das Produzieren. Es gibt Konzepte ohne Ende, es werden ohne Ende irgendwelche Arbeitsgruppen gegründet und Digitallabore und sonstiges gemacht. Das kostet ein Heidengeld, aber letztendlich kommt nichts auf die Straße, weil keiner als Handwerker würde sagen, den Hammer in die Hand nimmt und loslegt. Also es setzt sich keiner an die Tastatur und schreibt Code. Du hast recht, das möchte ich auch gern zugestehen. Also vieles von dem, was wir aufschreiben, na, könnte man auch sagen, ja, produziert das jetzt noch mal mehr Bürokratie oder noch mehr Overhead, ne, noch mehr Steuerung. Und selbst die Digitalisierungsagentur, so wie wir sie konzipieren, würde ja eher steuernder, konzeptioneller, beratender, schulender wirken, würde trotzdem nicht selber programmieren oder nur zum geringen Anteil, nachdem. Also jede Lösung, die es schafft, den Overhead zu minimieren, auf ein Minimum zu senken und möglichst viel Ressourcen in die Umsetzung, so wie du sagst, also zu stecken, also da wäre ich sofort dafür. Aber man muss ja überhaupt erstmal die Diskussion irgendwie führen. Das gibt es bisher nicht. Es ist noch sehr segregiert, jeder für sich. Die Ressourcen werden immer bei sich gehalten und wenn sie eben nicht reichen, dann reichen sie nicht. Statt sie zu bündeln oder aus dem wenigen an einer Stelle sozusagen mehr zu machen, als jetzt die verteilten Ressourcen es zu Rande bringen. Das ist eigentlich die Idee dahinter. Und vielleicht noch mit der kleinen Ergänzung Service-Standard als Schlagwort. Den gibt es ja auch schon seit einer ganzen Weile. Der ist eigentlich so ein toller Rahmen, um die vielen verschiedenen Themen, die wir jetzt auch schon hier hatten, die wir immer mal wieder haben, die du vielleicht auch in anderen Podcast-Folgen hattest. Da steckt eigentlich alles drin, an was man denken muss. Müsste jetzt ein bisschen operationalisiert werden, damit die Leute besser damit arbeiten können, mehr damit anfangen können. Aber es ist auch in anderen Ländern sozusagen der Orientierungs- und, wie soll man sagen, so ein bisschen so ein Verbindlichkeitsrahmen, der auch Qualität sicherstellen soll. Und das steckt auch so ein bisschen in der Idee so einer Agentur, kann sie nicht nur beraten unter dem Banner einer solchen Service-Standards, sondern kann sie auch so Service Assessments durchführen oder organisieren, vielleicht auch erstmal nur zwischen Peers, aber so, dass man noch stärker gute Praktiken diffundieren kann in die Breite. Und gut, wahrscheinlich haben alle sowas, so eine Art Service-Standard schon da, auch die IT-Dienstleister, also wollen alle gute Qualität abliefern, aber manchmal, gut, so viel OCG-Leistung haben wir jetzt noch nicht gesehen, aber manchmal von den bestehenden Online-Lösungen, also die würden vielleicht nicht alle diesen Service-Test überstehen, weil sie eben doch bisschen altbacken aussehen oder nicht ganz so nutzerfreundlich sind. Ja, definitiv. Und vor allen Dingen gibt es einige Hersteller, die sagen, ich mache das besser als das Servicehandbuch. Also ich finde die Service-Standards hervorragend und das sollte verbindlicher werden, viel verbindlicher. Vielleicht mit, keine Ahnung, Siegeln oder Ähnlichem auch noch sichtbar. Jetzt sind wir durch mit den 8 Fragen oder mit den 8 Punkten. Jetzt kommen wir zum obligatorischen Wimmelbild. Ich hatte dir ja schon in unserem Vorgespräch gesagt, ich habe jetzt mal wie in den Zeitschriften habe ich tatsächlich die beiden letzten Wimmelbilder nebeneinander gelegt und geguckt, was sich verändert hat. Es hat sich ein bisschen was verändert, aber in der Tat gar nicht so viel. Was mir aufgefallen ist und was ich auch immer wieder als Kritik höre zu diesem riesen komplexen Ding, ist, dass hier die Kommunen sehr unterrepräsentiert sind. Ich weiß, es ist ein Darstellungsthema, vollkommen klar. Aber generell würde es diesem ganzen Digitalisierungsthema meines Erachtens viel besser tun, wenn hier die Kommunen die meisten Leistungen hier ausführen, die meisten Dienstleistungen für die Kommunen, für die Bürgerinnen und Bürger ausführen, wenn die hier wesentlich deutlicher repräsentiert werden. Ja, das ist so. Die Frage ist, also es hat ja einen gewissen Wiedererkennungswert, dieses Bild. Ganz am Anfang war es der Versuch, überhaupt mal sozusagen einen Einstieg in die Komplexität selber zu bekommen und auch anderen zur Verfügung zu stellen durch dieses Bild. Es ist dann in dieser, so ein bisschen eine Fahrtabhängigkeit, natürlich in dieser Struktur gewachsen, hat sich leicht verändert, ist immer voller geworden. Irgendwann reicht eben der Platz nicht und es ist von der Struktur her eben so wie es ist, da kommen die Kommunen vor. Man hat auch versucht, sozusagen die Vielfältigkeit da darzustellen, dass sie eben nicht unter den Tisch fällt. Aber sie ist sozusagen von der schieren Menge oder von der sozusagen Anteiligkeit am Geschehen natürlich nicht, sag mal, repräsentativ dargestellt. Das ist klar. Jetzt sind wir auch eine Bundeseinheit, also sind natürlich da noch mehr an diesen Protagonisten dran, die da vielleicht auch am Anfang noch mehr im Vordergrund standen. Und dann ist die Frage, was soll dieses Bild eigentlich zeigen? Soll es wirklich jedem Recht gerecht werden und sozusagen auch die Leistung und den Anteil darstellen? Nein, das kann es gar nicht, sondern es soll einfach, wahrscheinlich ist es nicht mehr als das, was am Anfang damit intendiert war, die Komplexität, die hinter diesen Strukturen steckt, mal irgendwie verdeutlichen oder antippen, versuchen zu verdeutlichen. Aber ja, also wenn man fragt, wer hat den meisten Anteil oder wer muss am meisten machen oder wie viele Leute bewegt das Thema, dann ist das in den Kommunen natürlich am meisten der Fall. Bin ich falsch verstehen. Also ich finde dieses Wimmelbild hervorragend, was tatsächlich zeigt, wie komplex und kompliziert das Ganze ist. Aber mein Aufruf tatsächlich oder mein Wunsch ist, dass die tatsächlich den Kontakt auch zu den Bürgerinnen und Bürgern haben, auch generell in der Digitalisierung vorkommen. Das hat jetzt weniger mit dem Wimmelbild zu tun, sondern generell mit der Digitalisierung. Es wird meines Erachtens viel zu viel noch auf Bundes- und Landesebene gedacht und diskutiert. Das ist doch ganz einfach, macht man einfach ein Online-Formular und dann geht das schon. Es wird halt eben nicht bis zum Ende gedacht. Nicht bis zu denen, die es tatsächlich dann bearbeiten, den Sachbearbeitern, die Fachverfahren, Schnittstellen zu Fachverfahren und so weiter und so weiter. Das wird alles nicht mitgedacht, aber ist ja auch nur ein Online-Zugangsgesetz. Das heißt, es geht ja nur um den Online-Zugang und nicht um die Weiterverarbeitung. Klingt schon fast wie die Politiker, die jetzt anfangen, genau diese, dass das sozusagen so darzustellen, ne? Es geht nur um Online, wir sind eigentlich im Plan und so weiter. Wobei, wenn man die Bilanz anschaut, ja selbst das so ein bisschen in Frage steht, geschweige denn das, was du jetzt eigentlich so ein bisschen angedeutet hast, was zwischenzeitlich als richtig erkannt worden ist, dass es eben nicht beim Online-Zugang aufhört, sondern den ganzen Weg bis auf dem Bildschirm des Sachbearbeiters oder der Sachbearbeiterin reicht und durchgängig digital ist. Ich nehme das natürlich ein bisschen hoch, was die Politiker da so sagen. Also für mich ist ein Online-Zugangsgesetz ein Ende-zu-Ende-Gesetz und nicht nur der Zugang, der Online-Zugang. Okay, haben wir jetzt noch was Großartiges vergessen? Weil wir haben jetzt schon fast eine Stunde gesprochen und sind eigentlich in einem ziemlich schnellen Schritt durch diese 8 Punkte durch. Haben wir noch was, was wir unbedingt noch ansprechen müssen? Was dir auf dem Herzen liegt? Vielleicht ein Punkt, der gar nicht so davor kommt, den wir auch so ein bisschen separat immer mal durchdenken und den man vergisst, wenn man sich sozusagen auf den Weg macht, da irgendwie so ein Gesetz hat, was dann auch so eine Zahl produziert, 575 und so weiter. Brauchen wir die alle, diese Leistung? Also der ganze Aufwand, der damit einhergeht, 500, die sind eigentlich aufgefächert, wenn man mal echte Leica-Leistungen zählt, was eigentlich dahinter steckt. Die jetzt alle schön zu machen, die dann möglichst auch noch zu automatisieren, die Reife gerade hochzutreiben und all das zu machen, was wir hier angekündigt haben, ist ja sozusagen vom Aufwand her immer exponentiell höher, wenn man es mit so vielen Leistungen zu tun hat. Also diese simple Frage, also eigentlich, hat man schon immer mal gesagt, hat man wieder vergessen, also nicht nur das Elektrifizieren, was da ist, sondern vorher nochmal zu gucken, Aufgabenkritik, vereinfachen, das ist ein Plädoyer oder ein Feld für sich, was wir, glaube ich, generell in Deutschland nicht so gut beherrschen, mal Dinge weglassen oder weniger machen oder Dinge vereinfachen und zwar radikal vereinfachen. Also jede Leistung, die ich vorne, also vielleicht auch Sozialleistung, wenn ich zusammenfasse, spare ich mir hinten den ganzen Rattenschwanz, den wir jetzt hier versuchen, irgendwie hinzukriegen und dann auch die Strukturen drum und die Entscheidungen zu Strukturen zu verbessern, die Distributionsstrukturen zu verbessern, bräuchte ich alles gar nicht, wenn ich vorher spare. Also der eigentliche Hebel liegt vielleicht dann doch woanders, nämlich, und das ist natürlich schon ein bisschen grundsätzlicher, fast philosophischer, wie man eigentlich, welche Erwartungen man an den Staat hat und ob man auch mal aussortiert, bevor man alles digitalisiert und dann feststellt, jetzt habe ich es alles schön, aber eigentlich brauche ich nur die Hälfte, wenn ich mal ehrlich bin. Um gute Leistungen anzubieten. Ne? Ja, ich kann mich erinnern, es gab ja diesen Online, den OZG-Umsetzungskatalog, da stand ja noch hinter jeder einzelnen Leistungsbündel, stand ja noch dahinter, wo das herkommt. Und vielleicht ist es Zeit für einen OZG-Umsetzungskatalog 2.0 und wir gucken uns das alles nochmal an, ob wir es wirklich brauchen und ob die Top 100 Leistungen in Deutschland wirklich die Top 100 Leistungen sind und ob wir wirklich den digitalen Antrag auf das Erstellen eines Atomkraftwerkes oder die Zulassung eines Zoos wirklich im OZG-Umsetzungskatalog brauchen. Genau, und das ist das eine. Also priorisieren bin ich auch ganz bei dir. Also das Wichtige gut tun und dann die Ressourcen von wenig haben, also die Ressourcen darauf zu bündeln. Aber auch die Sinnfrage zu stellen, braucht man schon, das Elfe-Projekt zeigt es ja. Also da versucht man mehrere separate Sozialleistungen unter einen Hut zu kriegen und mit einem Antrag irgendwie, jetzt mal ganz simpel dargestellt, irgendwie abzuarbeiten. Wieso sind das denn drei unterschiedliche? Wieso gibt es denn nicht nur eine? Ja. Oder so kann man das Spiel weiterführen. Ja. Also wenn man da radikaler ranginge und sagt, wo kann man Aufgaben eigentlich zusammenfassen, dann erübrigen sich auch separate Online-Verfahren dafür oder Fachverfahren, sondern der größte Hebel und auch der sozusagen Aufwand zu sparen, schneller zu werden, einfacher zu werden, ist ganz am Anfang einfacher zu werden. Ja, finde ich gute Schlussworte. Hannes, vielen Dank, dass du wieder mal bei mir warst. Ich hoffe, wir sehen uns mal wieder im Podcast und halt mich auf dem Laufenden, wie es mit euch weitergeht. Und ob ihr diesen Monitor weiter veröffentlichen dürft. Also das fände ich großartig, finde ich ein tolles Tool. Und vielleicht kann man da sogar auch noch ein schönes Online-Tool draus bauen, dass ihr nicht alle Quartale die Arbeit machen müsst, sondern man tatsächlich ein Dashboard dazu hat. Ja, danke. Ich bin immer sehr gern zu Gast. Vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, das nochmal in Worte zu fassen, was wir sonst nur aufschreiben. Dann wünsche ich allen anderen einen schönen Abend und bis bald. Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen und Shownotes gibt es auf unserer Webseite unter egovernment-podcast.com. Wenn euch gefällt, was wir machen, dann hinterlasst uns doch eine Bewertung oder einen Kommentar auf eurer bevorzugten Podcast-Plattform oder bei uns auf der Webseite. Wie ihr uns sonst noch unterstützen könnt, erfahrt ihr auf unserer Webseite. Eine Produktion von podcast.haus.